pass auf dich auf, während ich weg bin. Ich bin unterwegs, geb Interviews für die Juice und die Backspin. Bitte wein mir nicht hinterher, es macht nur alles schwerer und ich friere, als ob Winter wär. Und ich denk an dich, du bist meine kleine Blume, ein Geschenk an mich. Ich hab dich nicht verdient, du bist nicht wie meine Ex. Du bist nicht in dich, sondern in mich verliebt. Und ich merk, es ist schwer für dich. Ich bin ein rollender Stein, doch ich sterb für dich. Es ist nur alles wegen dem Geld. Und ich beschenk dich wie eine Königin, mein Engelchen. Komm, ich kauf dir die Welt, ich will kein Star sein. Ich will nur da sein für dich. Du musst auf mich verzichten und musst hart sein. Das Leben ist schwer, durch dich und deine Liebe bekommt mein scheiß Leben im Wert. Und ich seh dich am Fenster stehen, es macht mich krank aufzutreten und Fans zu sehen. Die ganzen Groupies, die mich umgeben, sie sind nichts wert. Wo ich auch hinschau, seh ich dich, als ob ich dicht wär. Und es zerreißt mir das Herz, doch ich weiß, wie du fühlst, ich hör leise den Schmerz. Und glaub mir, bald kann uns nichts trennen, meine Winterblume, ich danke Gott, dass ich dich kenn. Ich bin bei dir, mein Engel, meine Winterblume, mein Herz ist bei dir. Und wenn ich auf Tour bin, schwör ich, dass ich auf mich aufpass. Und ich bin bei dir, meine Winterblume. The streets is calling, die Straße ruft und ich muss jetzt raus. Wenn ich im Turbus den Frust ersauf, nehm ich dein Wein nicht bewusst in Kauf. Und ich will nicht mehr schlafen, du machst Schluss im Traum. Und es schmerzt, tut weh, bohrt in mein Herz. Was ich auch sag, sind meine Worte verkehrt. Bin ich es wert, dass du nachts da liegst, Kummer hast, weil du diesen Hass da liebst, ja. Ich will dir leise dafür danken, ich würde dir sterben, als dich scheiß zu behandeln. Du bist der Engel auf meinen Schultern. Ja, ich weiß, mit mir muss man eine ganze Menge Geduld haben. Auch wenn ich weg bin, ich bleibe down. Außer dir, mein Stern, kann ich kein Vertrauen. Du bist stolz auf mich, wenn du mich siehst auf MTV Viva, wie ich sie alle burn, diese Bitch MCs. Wie ich Tracks mach, den Besten zerstör. Wie ich mittlerweile hier zu den Besten gehör. Wie ich auftrete, Moves mach. Wie ich auf Fame scheiß und beide Mittelfinger zeige wie Tupac. Wie ich zu dir steh, auf dich soll zukommen, was will. Und ich schwör's dir, ich steh im Weg. Ich war wie ein blindes Kind auf der Suche und lebe, seitdem ich dich kenn, meine Winterblume. Ich bin bei dir, mein Engel, meine Winterblume, mein Herz ist bei dir. Und wenn ich auf Tour bin, schwör ich, dass ich auf mich aufpass. Und ich bin bei dir, meine Winterblume. Ich bin bei dir, mein Engel, meine Winterblume, mein Herz ist bei dir. Und wenn ich auf Tour bin, schwör ich, dass ich auf mich aufpass. Und ich bin bei dir, meine Winterblume. Ich bin bei dir, mein Engel, meine Winterblume, meine Winterblume, mein Herz ist bei dir. Wenn ich auf Tour bin, schwör ich, dass ich auf mich aufpass. Und ich bin bei dir, meine Winterblume.